Bastian berichtete, was er inzwischen durch Illuan wusste. »In diesem Fall, meinte Adrio, wäre es vernünftiger, die Richtung zu ändern, meinst du nicht?« »Nein.« »Aber es gibt keinen Grund, der uns zwingt, mit Xayide zusammenzutreffen. Es wäre besser, wir vermeiden die Begegnung.« »Es gibt einen Grund.« »Welchen?« »Weil ich es möchte.« Atreo schwieg und schaute ihn groß an. Da sich wieder von allen Seiten Phantasia herandrängten, um einen Blick von Bastian zu erhaschen, setzten sie das Gespräch nicht fort. Aber nach dem Mittagsmahl kam Atreo zurück und schlug Bastian in scheinbar unbekümmertem Ton vor, »Hättest du nicht Lust, mit mir zusammen auf Fuchur zu fliegen?« Bastian verstand, dass Atreo etwas auf dem Herzen hatte. Sie schwangen sich auf den Rücken des Glücksdrachen, Atreo vorne, Bastian hinter ihm, und stiegen in die Luft empor. Es war das erste Mal, dass sie gemeinsam flogen. Kaum waren sie außer Hörweite, als Atreo sagte, »Es ist jetzt schwer, dich allein zu sprechen, aber wir müssen unbedingt miteinander reden, Bastian.« »Das habe ich mir gedacht. Was gibt's denn?« »Wohin wir da geraten sind und worauf wir uns dazu bewegen, hängt das mit einem neuen Wunsch von dir zusammen?« »Vermutlich«, erwiderte Bastian ein wenig kühl. »Ja, das haben wir uns schon gedacht, Fuchur und ich. Was für ein Wunsch mag das wohl sein?« Bastian schwieg. »Versteh mich nicht falsch. Es handelt sich nicht darum, dass wir Angst vor irgendetwas oder irgendwem haben. Aber als deine Freunde machen wir uns Sorgen um dich.« »Das ist unnötig.« Atreo schwieg längere Zeit. Schließlich wandte Fuchur den Kopf nach ihnen und sagte, »Atreo hat einen sehr vernünftigen Vorschlag zu machen. Den solltest du dir anhören, Bastian Balthasar Bux.« »Habt ihr wieder einen guten Rat?« »Nein, kein Rat, Bastian«, antwortete Atreo. »Einen Vorschlag, der dir vielleicht im ersten Augenblick nicht gefallen wird, aber du solltest erst darüber nachdenken, ehe du ihn ablehnst. Wir haben uns die ganze Zeit den Kopf zerbrochen, wie wir dir helfen können. Alles liegt an der Wirkung, die das Zeichen der kindlichen Kaiserin auf dich hat. Ohne Aurins Macht kannst du dich nicht weiter wünschen, aber mit Aurins Macht verlierst du dich selbst und erinnerst dich immer weniger daran, wohin du überhaupt willst. Wenn wir nichts tun, kommt der Moment, wo du es gar nicht mehr weißt.« »Darüber haben wir schon gesprochen«, sagte Bastian. »Was weiter?« »Als ich damals das Kleinod trug, war alles anders. Mich hat es geführt und es hat mir nichts genommen. Vielleicht, weil ich kein Mensch bin und deshalb keine Erinnerung an die Menschenwelt zu verlieren habe. Ich will sagen, es hat mir nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Und deshalb wollte ich dir vorschlagen, dass du mir Aurin gibst und dich meiner Führung einfach anvertraust. Ich werde deinen Weg für dich suchen. Was hältst du davon?« »Abgelehnt.« Fuchur wandte wieder seinen Kopf zurück. »Willst du nicht wenigstens einen Augenblick darüber nachdenken?« »Nein, wozu?« Jetzt wurde Atreo zum ersten Mal zornig. »Bastian, nimm Vernunft an. Du musst einsehen, dass du so nicht weitermachen kannst. Merkst du denn nicht, dass du dich ganz verändert hast? Was hast du überhaupt noch mit dir selbst zu tun? Und was wird noch aus dir werden?« »Dankeschön, vielen Dank, dass ihr euch pausenlos um meine Angelegenheiten kümmert. Aber es wäre mir ehrlich gesagt sehr viel lieber, wenn ihr mich endlich damit verschonen würdet. Ich, falls ihr das vergessen habt, ich bin nämlich der, der Phantasien gerettet hat. Ich bin der, dem Mondenkind ihre Macht anvertraut hat. Und irgendeinen Grund muss sie dafür gehabt haben, sonst hätte sie Aurin ja dir lassen können, Atreo. Aber sie hat dir das Zeichen abgenommen und hat es mir gegeben. Ich habe mich verändert, sagst du?« »Ja, mein lieber Atreo, da kannst du schon recht haben. Ich bin nicht mehr der harmlose und nichtsahnende Tropf, den ihr in mir seht. Soll ich dir sagen, warum du Aurin in Wahrheit von mir haben willst? Weil du ganz einfach eifersüchtig auf mich bist. Nichts als eifersüchtig. Ihr kennt mich noch nicht, aber wenn ihr in dieser Art weitermacht, ich sage es euch noch einmal im Guten, dann werdet ihr mich kennenlernen.«